Moin, moin, Freunde der Sonne. Sitzt gerade auf meinem Balkon. Trinkt mir gerade ein kühles Krombacher. Moment, so, Krombacher. Das ist so heiß hier. Das ist so heiß. Ich bin ja direkt unterm Dach hier. Das ist Wahnsinn. Prost, Prost, erstmal. Dürfte ich eigentlich gar nicht trinken im Moment, weil ich so Probleme mit meinem Magen habe. Keine Ahnung. Ab und zu geht es mir abends richtig schlecht, da muss ich erstmal auf den Bauch legen, damit die Bauchschmerzen weggehen. Aber ich sage, hier unterm Dach, oh yes, guck mal, die Sonne mal reinfilmen. Ah, ich setze mal meine Sonnenbrille auf. Halleluja. Das ist so heiß. Also ich bin ja keine Frostbeule, ne? Also ich gehe ja auch eigentlich im Winter im T-Shirt auf die Straße. Halt dann darunter oder darüber dann eine dicke Jacke ist. Übertrieben, aber ich hoffe jetzt, dass ich keine Copyright-Probleme kriege, weil im Hintergrund Radio an ist, FFN. Und ja, wie gesagt, also ich Winter-T-Shirt und drüber eine etwas dickere Jacke, obwohl ich besitze keine dicken Jacken, aber das ist, ich bin ja Löwe, ne? Das ist so heiß. Das ist so heiß. Soll ja richtig warm werden die nächsten Tage und also ich bin froh hier den Balkon. Ich muss mal das Radio ausmachen, weil das stört mich. Moment. Ah. Mein Ofen. Mein Kühlschrank. Sollen wir eben Radio ausmachen? Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Ich bin ja keine Frostbeule, aber das ist so heiß. Herrlich. Ja, die Leute sagen immer, ich würd übertreiben, aber sag, wenn man hier in der Sonne sitzt, hab heute zum ersten Mal mein neues Camp David T-Shirt in Gelb angezogen. Ist auch in meinem Profilbild drin. Und ja, wenn ich jetzt richtig braun werde, dann sieht das richtig, richtig geil aus. Muss aber noch ein paar Kilo abnehmen. So, die Camp David Sachen, die fallen ja so klein aus. Das ist jetzt in XXXL. Also XXXL. Und ja, normalerweise habe ich zwischen XL und XXL. Hatte mir jetzt ein paar neue Sporthosen, Jogginghosen bestellt. Und Unterhosen. Die fallen ja alles so. Keine Ahnung, ich habe jetzt welche von Buffalo, Boxershorts in XXL. Die machen einen schönen kleinen Knackarsch. Aber ich hatte auch andere, auch in XXL. Das ist was für ein Baby. Also das ist Wahnsinn. Oder Jogginghosen hatte ich jetzt auch in XL. Jogginghosen habe ich immer in XL bestellt. Die sind erstens mal viel zu groß und viel zu lang. Also ich bin ja nicht 1,80 Meter oder so. Also ja gut, ich bin 1,74 Meter, aber ich weiß nicht, was die heutzutage mit den Größen haben. Habe ich das auch wieder 4, 5 Pakete zurückgeschickt. Morgen muss ich auch wieder was zurückschicken und die fallen alle so klein aus. Entweder zu klein oder zu groß. Was ich noch unbedingt bräuchte, sind ärmellose Muskel-T-Shirts oder sowas. Oder sowas in der Art. Und habe heute wieder den ganzen Tag auf das Paket gewartet. Da ist Fleisch drin. Und sollte eigentlich gestern kommen. Und dann stand dann da drin, ja, also bis Dienstabend stand drin, dass es zugestellt wird. Dann stand dann heute drin, dass es heute zugestellt wird. Und irgendwann dann ab 11 Uhr oder so, ich kann ja Sendungsverfolgung machen über DHL. Und dann stand auf einmal drin, konnte nicht zugestellt werden. Ich dachte, wieder Scheiße. War da einer da und hatte keinen Bock zum Klingeln gehabt. Und dann stand aber dann dabei, ja, Fahrer, könnte krank sein, könnte Unfall gehabt haben, bla bla blub. Und wie gesagt, da ist Fleisch drin. So, jetzt wird es morgen wohl zugestellt und ja, muss ich mal gucken. Ich habe ja morgen mein Mäuschen wieder übers Wochenende. Die hole ich um 13 Uhr ab Und oder sollte sie um 13 Uhr abholen. Und ja, meistens sind sie so zwischen 12 und 12:30 sind die meistens da von der DHL. Ne? Aber wie gesagt, da ist Fleisch drin. Ne? Also Würstchen. Naja, muss ich mal gucken. Also ansonsten, weil ich habe jetzt keinen Bock, das jetzt nochmal auf ein. Ja, verschieben geht nicht. Wie gesagt, das müsste dann Montag sein. Und ja, also dann muss ich den Hund halt ein bisschen, meine kleine Süße, ein bisschen später abholen. Die geht so ab auf Erdbeeren. Das ist Wahnsinn. Achso, ich werde dieses direkt wieder hier für meinen Podcast machen. Deshalb muss ich mal ganz kurz sagen: Hallo, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ja, und das tue ich dann für meinen Podcast nehmen und Oldenburg, deine Stadt. Man kann mich uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Also hauptsächlich ja, Apple, iTunes, Spotify und den ganzen anderen Rotz. Mittlerweile auch in den USA. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Naja. Aber herrlich hier auf dem Balkon. Es ist immer blöd, wenn meine kleine Süße da war und dann ist sie wieder weg. Und das ist so für mein kleines Löwenherz. Achso, Moment. Weil ich muss mindestens immer einmal gähnen, gähnen, gähnen, gähnen auf meinem Podcast und Oldenburg, deine Stadt. Und das wollen wir natürlich auch beibehalten. So, ich wollte eigentlich mit dem Rauchen aufhören, aber mein Stiefpapa, ich sage immer Stiefpapa. Letzte Mann von meiner Mutter. Moment. Letzte Mann von meiner Mutter ist gerade in Spanien und also bevor die Leute sich später wundern, wenn sie diesen Podcast als Audio hören, ich mache gerade ein Live-Video und dann werde ich später die Audiodatei rausschneiden. Also nicht wundern, ne? Also ja, der ist gerade in Spanien, irgendwo, aber ganz im, ich weiß nicht wo genau, aber der hat mir geschrieben, er hat im Moment 25 Grad und der bringt mir eine Stange Fortuna mit. Wenn er dran denkt. Wenn er dran denkt. Ne? Und, ja, bei mir ist im Moment, das ist so, ich sag, ihr könnt das nicht sehen, weil nur die Leute, die gerade. Außer ihr guckt auf Facebook, da könnt ihr das Video dann sehen, ja. Aber das ist so schön. Ja, wie gesagt, da bringt mir dann eine Stange mit. Und was wollte ich sagen? Ja, mein Leben im Moment. Mir geht's eigentlich gar nicht gut. Mir geht's eigentlich richtig beschissen, weil ich so viele Sachen um die Ohren habe. Ich habe seit Wochen habe ich so Magenkrämpfe. Ich wieder Blut im Stuhl und naja, ich habe, glaube ich, in 2 Monaten oder 3 Monaten habe ich wieder Termin beim Proktologen, Finger im Po, Mexiko. Und ja, ich hatte ja schon mal vor ein paar Monaten, habe ich Blut gepinkelt. Also, da habe ich wirklich einen Schreck gekriegt. Ne? Also, ich denke, was ist das denn? Direkt Termin beim Hausarzt und dann ja dann beim Onkologen, glaube ich, Onkologen. Und ja, nach 2 Tagen war es wieder weg. Ne? Und dann habe ich dann eine Blasenspiegelung bekommen. Also liebe Männer, also wenn es nicht unbedingt, es war aber auch wegen Krebsvorsorge und so, aber wenn es nicht unbedingt nötig ist, macht es nicht. Macht es nicht. Lasst euch keinen Schlauch in den Pimmel schieben. Hoho. Ich hatte bestimmt eine Woche lang so Schmerzen beim Wasserlassen, sagt man das, beim Stuhlhahn, beim Wasserlassen, dass ich wirklich Angst hatte, auf Toilette zu gehen. Und das tat so weh, das tat so weh. Oho. Bis sich erstmal die Blase wieder eingerenkt hat. Keine Ahnung. Ne? Naja, so, ich sitze gerade hier auf meinem kleinen Balkon. Für die Leute, die es sehen bei Facebook. Herrliches Wetter. Trinke mal gerade ein Döschen Bier, vielleicht auch zwei. Ich wollte früher ja nie Dosenbier trinken. Ne? Ich wollte früher immer nur Flaschenbier oder ja, Glas, ab und zu mal Plastik. Bis ich dann später mal einen Bericht auf YouTube gesehen habe, auch so diese 5-Liter-Dinger. Ich dachte immer, das sind ja nur Dosen in groß. Aber das ist ein Geschmacksunterschied. Ja gut, diese 5-Liter-Dinger ist für eine Person ein bisschen wenig. Kann ich zwar in den Kühlschrank stellen, aber wenn du dann was hast, dann bist du immer am Zapfen. Und wenn ich mein Mäuschen da habe, dann trinke ich keinen Alkohol, weil ich möchte ja nicht mit einer Fahne über die Straße laufen. Und ich glaube, mein Akku ist gleich leer. Scheiße, den wollte ich doch aufladen. Was haben wir denn noch? 24%. Ja, ich muss hier gleich abbrechen. Aber mittlerweile mag ich Dosenbier. Ja, ich werde das versuchen, ja, ich mache das direkt übers Handy rauskopieren und dann direkt auf Spotify hochladen und ja, mal gucken, ob das noch klappt. Und ja, das Wetter ist fantastischerisch und bleibt mir gewogen und alles wird gut. Positiv denken und ja, man sieht und hört sich auf Facebook. WhatsApp könnt ihr mich auch anschreiben, weil meine Nummer ist ja bei Facebook öffentlich. Für die Freunde. Für die Nicht-Freunde natürlich nicht. Und ja, das war's erstmal. Und wie gesagt, ich werde das jetzt hochladen auf meinen Podcast-Kanal. Und ja, schönen Abend noch. Und das war's erstmal. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Das wünscht euch Oldenburg, deine Stadt. Unsere Stadt, euer aller Stadt. Ciao.